1. Im Sale Ben Jar, Zu Beginn der Regierung seit von Königsedekia von Judah, sprach der Prophet Hananja im Tempel des Herrn zu Jeremiah. Dies Gesher im fünften Monat des vierten Jahres in Anwesenheit der Priester und des gesamten Volks. 2. Hananja erklärt im Namen des Herrn der Heerscheren, des Gottes Israels, dass das Joch des Königs von Babylon endgültig zerbrechen wird. 3. Er behauptet, dass Gott innerhalb von zwei Jahren al Tempelgerät zurückbringen wird, die Nebukadnezar von diesem Ort weggenommen und nach Babylon gebracht hat. 4. Zu dem Versprach das König Jekonja und Elgefangen in Aus Juda zurückkehren werden, da Gott die Herrschaft des Königs von Babylon binden will. 5. Daraufhin antwortet der Prophet Jeremiah dem Propheten Hananja vor den Augen der Priester und des gesamten Volks, das sich im Tempel des Herrn versammelt hat. 6. Jeremiah sagt, das sich wunsch, der Herr wird dies Wort war machen und die Gefangen in Soi die Tempelgerät tatsächlich aus Babylon zurückbringen. 7. Erforderte Hananja jedoch auf, genau auf das Wort zu hören, das nun vor ihm und dem ganzen Volklord aus sprechen wird. 8. O erinnert daran, dass die Propheten der Vergangenheit meist Krieg, Unheil und Suchen vermachtet Lande und gewaltige Königreich angekündigt hatten. 9. Wenn jedoch ein Prophet Frieden verkündet, erweist sich erst dann als Wahrhaft von Gott gesandt, wenn sein Vorhersage tatsächlich eintrifft. 10. Daraufhin nahm der Prophet Hananja das Holzen Joch vom Nacken Jeremias und Zerbrach es demonstrativ vor den Augen der Anwesenden. 11. Hananja verkündigt dem Volk, dass Gott ebenso das Joch Nebukadnezars innerhalb von zwei Jahren von allen Volken nehmen wird, Jeremiah verliest daraufhin den Ort. 12. Kurz sieht später, nachdem Hananja das Joch auf Jeremias Nacken zerbrochen hat, empfing Jeremiah ein neue Botschaft vom Herrn. 13. Sollte Hananja ausrichten, dass zwar ein Holzens Joch zerbrochen habe, Gotten dessen Stell jedoch ein Joch aus Eisen setzen wird. 14. Der Herr der Heerscheren erklärt, dass allen Volken ein Eisens Joch auferlegen wird, damit sie dem König von Babylon dienen und müssen, wobei ihm sogar die Wilden Tier unterstellt seien. 15. Jeremiah stellte Hananja zur Rede und betonte, dass der Herr ihn nicht gesandt habe und das Volk dazu verleitet habe, eine Lüge zu vertrauen. 16. Die Schalb kündigte Jeremiah an, dass Gott Hananja vom Erdboden tilgen wird und er noch in diesem Jahr sterben muss, weil sam ungehorsam gegen Gott aufgerufen habe. 17. Tatsächlich verstarb der Prophet Hananja noch im Sale Ben Jar, genau im siebten Monat, womit sich die Prophezeiung erfüllt.